Hallo, bevor es jetzt wieder etwas lauter wird, beginne ich. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zur dritten Veranstaltung oder zum dritten Vortrag der Veranstaltungsreihe der AG Antifa im Stura. Hab mich gerne Postmoderne zur Kritik des Poststrukturalismus und möchte mich gleich am Anfang für diese Verspätung entschuldigen, die üblichen Verspätungen, die es bei unseren Veranstaltungen ja doch gibt, etwas in den Schatten stellt. Fast 40 Minuten ist fast ein neuer Rekord, aber wir können nichts dafür, sondern die Deutsche Bahn hat Verspätung, sodass der Referent, ist unser heutiger Gast, leider etwas später kam. Und ich begrüße natürlich sehr herzlich Magnus Klaue hier nochmal, vor allem herzlich willkommen in Halle. Ich möchte Magnus kurz vorstellen. Magnus ist freier Autor, lebt in Berlin und schreibt dort neben vielen anderen Zeitschriften, unter anderem für die Bahamas und für die Jungle World. Nachdem in unserer ersten Veranstaltung, unserem ersten Vortrag Martin Donnes ganz allgemein einen Überblick über poststrukturalistisches oder postmodernes Denken gegeben hat, beim letzten Mal Manfred Dahlmann sich mit Michel Foucault auseinandergesetzt hat, einem derjenigen, die als Vordenker dieses poststrukturalistischen Denkens mit gelten können, wird sich Magnus heute unter dem Thema die Antiquiertheit des Sexus zur Kritik der postmodernen Körpertechnologie mit genau diesem Thema auseinandersetzen. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir diese Veranstaltungsreihe hier in einer Universität machen können, wo postmodernes oder poststrukturalistisches Denken längst einen Siegeszug angetreten haben. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, ich muss das nicht betonen nach den letzten Veranstaltungen, sollte dieser Ort hier natürlich nicht über unsere Intention oder nicht über die Intention dieser Reihe hinwegtäuschen, denn es geht uns heute, und es ging uns bei den letzten beiden Veranstaltungen, nicht darum, sauber akademisch zwischen verschiedenen Theorien abzuwägen. Es geht uns nicht darum, verschiedene Ansätze, wie es so schön heißt, eng zu führen oder zusammenzudenken. Und es geht uns natürlich auch nicht darum, rein geschmäcklerisch über besonders skurrile Dinge uns auszulassen, sondern uns interessiert vor allem der Zustand einer Gesellschaft, in der dieses Denken, wie es im eigenen postmodernen Jargon heißt, in dem dieses Denken diskursmächtig werden kann, beziehungsweise der Zustand einer Gesellschaft, in der Schriften wie das kontrasexuelle Manifest, mit dem Magnus sich heute unter anderem auseinandersetzen wird, oder die Schriften Donna Harold, nicht nur einen Verleger finden können, sondern auch Leute, die das lesen und begeistert diskutieren. Damit möchte ich eigentlich. Ja, danke. Also Skurrilitäten werden einige uns heute auch begegnen. Ich möchte ein bisschen einen etwas anderen Akzent vielleicht, als es in der Vorankündigung anklang, setzen. Und zwar deshalb, weil ich finde, dass es in gewisser Weise ein Problem so der so einen antideutschen Poststrukturalismus-Kritik auch ist, dass sie meistens eigentlich auf einer theoretischen Ebene argumentiert, dass also sozusagen theoretische Grundtexte auseinandergenommen werden und der gar nicht so sehr der Blick gerichtet wird auf die Art und also auf die Lebenspraxis, in der sich das umsetzt. Und die beiden Phänomene, mit denen ich mich heute hier beschäftigen möchte, sind sozusagen, gehören eigentlich so dieser Lebenspraxis an. Und scheinen erstmal, das scheint mir schon wichtig zu sein, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade Kritik an diesem Bereich, also sozusagen an etwas dann, was hineinragt, auch in die Privatsphäre, in die Art und Weise, wie Leute sich interpretieren in ihrem Lebensalltag, in der Art, wie Beziehungen gestaltet werden und so weiter, dass darauf besonders harsch reagiert wird und wenig diskutiert wird, dass diese ganze Thematik eigentlich ausgeblendet wird, auch bei der Kritik am Poststrukturalismus. Denn diese Theorien sind eben längst zumindest nicht mehr einfach nur irgendwie Ideologien, sondern sozusagen Bestandteil auch von Praxen und der Art und Weise, wie Leute sich verstehen, sich selbst verstehen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen gestalten. Und das betrifft eben diese beiden Bereiche, über die ich heute was sagen möchte, die eigentlich scheinbar erstmal nicht so sehr viel miteinander zu tun haben oder sogar gegenläufig sind, aber als zwei gegenläufige Erscheinungsformen des gleichen Phänomens dann doch, finde ich, verstanden werden können. Und wo es in beiden Bereichen auf unterschiedliche Weise um die Gestaltung von ja, die Beziehungsgestaltung geht, ne? Nämlich Polyamorie und Kontrasexualität. Ich würde das erstmal so etwas schematisch sagen. Polyamorie ist sozusagen in einer Art Arbeitsteilung verantwortlich für die, für sowas wie eine Emotionstechnologie, für die Technologie der Gefühle, eine Anpassung der Gefühlswelt an die gegenwärtigen Zwänge, die Veränderungen der Zwänge, die auf uns jeden Tag lasten. Und rehabilitiert deswegen nicht umsonst diesen Begriff der Emotion, der Liebe, der in linken Kreisen ja lange Zeit eher so das als romantisch abgetan wurde. Und Kontrasexualität ist Körpertechnologie, beschäftigt sich mit dem Körper. Und was beiden Sphären wiederum gemein ist, scheint mir zu sein, dass tatsächlich das, was mit dem Begriff des Sexus gemeint ist und damit auch also die Triebstruktur der Subjekte und eigentlich das ganze Feld, das auf das die Erkenntnis der Psychoanalyse zielt, vollkommen eskamotiert wird. Das gibt es in diesen Lebensformen und in entsprechenden theoretischen Texten, die die legitimieren sollen, eigentlich überhaupt nicht mehr. Und das möchte ich versuchen, an einigen Punkten deutlich zu machen. Da das sind ziemliche Spezialitäten, diese Geschichten. Also einiges kommt einem sicher erstmal sehr merkwürdig vor. Deswegen möchte ich auch ein bisschen mehr vorlesen, damit man einen Eindruck von diesen Texten bekommt. Am Anfang, also ich habe es in vier Punkte gegliedert. Erstens Polyamorie als empfindsame Psychotechnik. Zweitens kontrasexuelle Männerrunde, Bevölkerungspolitik und Gender bei der Phase 2 und anderswo. Drittens Beatrice Preciado, der Anus macht uns alle gleich. Was das heißt, dazu später. Und viertens, dann auch Zusammenfassung, posthumanistische Körperpolitik. Zum Punkt 1. Was man unter Polyamorie erstmal so versteht, wäre ja eigentlich erstmal überhaupt nichts Neues. Nicht mehr, also wer schon mal irgendwas vage davon gehört hat, denkt eigentlich, das ist doch im Grunde nichts anderes als freie Liebe, als sozusagen der Versuch, den Monogamiezwang aufzuheben. Was ist da eigentlich der Unterschied oder das Neue? Und das Neue scheint mir eben zu sein, dass es tatsächlich in diesen Polyamorie-Diskussionen überhaupt gar nicht mehr um Sexualität geht, sondern ja, um ein Gefühlsmanagement. Und das ist nicht mehr nur etwas, was eine bestimmte Szene betrifft, sondern seit einigen Jahren auch in so der Massenpresse durchaus präsent. Ich möchte als kleine Einstimmung mal einen Anfang eines Artikels aus Focus von 2009 vorlesen, der sich mit dieser Bewegung beschäftigt und eingeleitet wird mit den Worten: Polyamoristen haben zwei oder mehr Partner. Bis zu 30 Leuten kann ein Beziehungsgeflecht umfassen. Der Lebensstil der Vielliebe ist zu einer weltweiten Bewegung geworden. Und um zu sehen, wie schön das ist, also ein kleiner Absatz über Leute, die so leben am Anfang. Wenn Karin 49 mit Holger 31 schläft, dann kann ihr Mann Rainer 55 dabei zuhören. Der Berliner Sozialpädagoge liest in der Küche ein Buch oder beobachtet die Fische im Aquarium. Früher hat mir das schon einen Stich versetzt, wenn meine Frau mit einem anderen geschlafen hat, sagt er, aber wer so lebt wie wir, darf nicht allzu eifersüchtig sein. Etwas weiter wird dieses Thema der Eifersucht, worum es bei Polyamorie eigentlich ständig geht, wieder aufgegriffen und gesagt. Aber kann das funktionieren, so zu leben? Was ist zum Beispiel mit der Eifersucht? Sie ist, trotz anderslautender Bekundungen einzelner Anhänger, tatsächlich das größte Problem vieler Vielliebenden. Zumal sie unter den Polis als hässlicher Makel gilt. Eifersucht ist Besitzdenken und bedeutet Unsicherheit, lautet sinngemäß ein Mantra der Szene. Polyamoristen, die von Eifersucht geplagt werden, bekämpfen sie deshalb auch. Ihre Methode nennt sich Compersion. Ein Denken nach dem Leitsatz: freu dich, dass noch weitere Menschen deinen Partner lieben und mit ihm schlafen. Es ist gut für ihn. Immer wieder unterdrückt auch Rainer die Eifersucht. Das ist eine echte Leistung, die er sich zuschreiben kann. Er sagt, er sei heute gerührt, wenn er Karin beim Sex mit Zweitmann Holger höre. Heute. Was sich durch Compersion nicht beheben lässt, wird ausdiskutiert. Ganz nach Art der 68er in endlosen selbsttherapeutischen Debatten. Dabei herrscht manchmal eine Offenheit, die Beziehungsnormalos als schonungslos empfinden mögen. Karin sagt, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Es gibt keinen Grund dazu. Das ist jetzt natürlich eine populäre Darstellung eben dieses Phänomens in der Massenpresse. Aber man, darin kommen bestimmte Dinge, die in diesen Debatten über Polyamorie immer wieder vorkommen, werden da eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich möchte das mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Also die, was sich durch all diese Diskussionen von Polyamorie, es gab da auch vor ein paar Jahren in der Jungle World ein Dossier von Oliver Schott und dann mehrere Antworten darauf, durchzieht, ist, denke ich, Kritik an einem Verständnis von Liebe, was Anhänger dieser Bewegung romantisch nennen, was aber eigentlich ein Missverständnis ist schon. Nicht, also die setzen sozusagen Monogamie, Besitzdenken, Exklusivität gleich mit romantischer Liebe, womit natürlich schon ein historisches Missverständnis impliziert ist, denn die romantische Liebe im historischen Sinn, also etwa die Liebestheorie so der Frühromantik bei Schlegel oder so, ist ja gerade der Versuch sozusagen die leere Abstraktion des Ehevertrags irgendwie zu übersteigen und gegenüber der bürgerlichen Ehe sowas wie Spontanität, Individualität geltend zu machen, was von diesem Modell gar nicht eingeholt wird. Ne? Das ist ja schon eine Kritik daran. Trotzdem wird das gleichgesetzt und Eifersucht eben als Symptom wahrgenommen für diesen Exklusivitätsfetisch, den man überwinden muss. Den man eben überwinden muss und deswegen, also man merkt an diesen ganzen Diskussionen, weil in jedem dieser Texte die Eifersucht eigentlich permanent thematisiert wird, also in diesem Dossier von Oliver Schott ist auch dann immer wieder die Rede davon, dass man eben an sich arbeiten muss, um das zu überwinden und dass die Einsicht, dass Eifersucht falsch ist, eben die Konsequenz zeitigen muss, dass ich sie mir austreibe. Also es geht eigentlich bei Polyamorie entgegen der Behauptung, dass das alles so wunderschön ist, ne, wie man ja an dieser unglaublich deprimierenden Szene mit dem Aquarium da auch schon sehen kann, eigentlich um Selbstzwang. Ne? Also es geht darum, um eine Rationalisierung und um eine Technik zu entwickeln, wie man sich Affekte austreibt, sozusagen, die man für politisch unkorrekt oder in irgendeiner Weise nicht dem eigenen Bewusstseinsstand angemessen hält. Und der zweite Punkt, der auch immer wieder aufkommt und in diesem kleinen Text auch vorkam, ist eine Art Beichtzwang. Also das könnte man tatsächlich fast mit Foucault, sozusagen dem, was Foucault über die Beichte schreibt, interpretieren. Ne? Also dieses, wir haben keine Geheimnisse voneinander. Das ist auch ein Unterschied zur so Vorstellung von freier Sexualität aus den 60er, 70er Jahren, wo es ja gar nicht so sehr darum ging, dass man sich das immer alles erzählen muss, sondern dass sozusagen, also da ging es einfach um Verteidigung von Promiskuität. Darum geht es hier gar nicht so sehr, sondern das Wichtige bei Polyamorie ist, dass das gesagt werden muss und wie es hier dargestellt wurde, dass man sich damit auch bereichert. Also wenn ich weiß, meine Partnerin schläft mit jemandem anders, dann da, so muss ich mich auch darüber freuen sogar. Ne? Also das ist sozusagen, das alles weist schon darauf hin, dass hier sozusagen diese Sphäre, dass hier eigentlich eine Gefühlstechnologie entwickelt wird. Ne? Also dass ein Verhaltensprogramm regelrecht den Leuten antrainiert wird. Wenn man sich die entsprechenden Internetseiten anschaut, dann sieht man, dass da die unterscheiden da zwischen allen möglichen Ketten und Ringen und Paarformationen, die es da gibt und so weiter. Und es gibt eine unglaubliche Regelungswut, die alles übertrifft, was in der bürgerlichen Ehe je gegolten hat. Nicht, also die bürgerliche Ehe ist ja einfach nur ein Vertragsverhältnis und irgendwie Leute, die in der Ehe zusammenleben, wissen ja in der Regel, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, erstmal gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und sind damit alleingelassen. Der Ehevertrag selber gibt ihnen nichts an der Hand, wie sie damit umgehen sollen. Hier ist es das genaue Gegenteil. Es wird sozusagen für alles, für jede Möglichkeit, die es gibt, werden Vorschriften gemacht, es werden Prozederes entwickelt. Und das alles eben, und das finde ich das Interessante, das betrifft das, was ich Austreibung von Sexualität genannt habe, eigentlich um über Sexualität gar nicht sprechen zu müssen. Also es ist, denke ich, wirklich ein Missverständnis, dass diese seltsame Bewegung, die wirklich zum Teil Sektencharakter hat, wenn man, also zumindest wenn man sich diese Internetseiten von diesen Leuten mal anschaut, da ist dann auch die Rede von Clans, in denen man zusammenlebt und so, dass es da gar nicht um Promiskuität geht, sondern eigentlich um sowas wie eine emotionale Rationalisierung von Promiskuität. Also eigentlich wird in diesen ganzen Diskussionen ständig von Sexualität abgelenkt und von sowas, was von sexueller Erfahrung, auch von sexuellen Problemen oder so, die den Alltag der meisten Menschen ja irgendwie bestimmen, abgelenkt und das sozusagen auf diese Ebene des Gefühls und des verwaltungstechnischen Umgangs mit den eigenen Gefühlen irgendwie transponiert. Deswegen ist da eben auch dann von Emotionalität und Liebe wieder positiv die Rede. Das ist eigentlich eine Ablenkung von Sexualität. Es wird in diesen ganzen Debatten überhaupt nicht um Sexualität gesprochen. Es gibt zum Beispiel dann Formulierungen in diesem Dossier von Oliver Schott wie man muss nur einsehen, dass bestimmte Bedürfnisse, die in der Primärbeziehung sind, also es gibt dann auch immer noch sowas wie so eine Hauptfrau oder so, in der Primärbeziehung nicht befriedigt werden können, ja, auf andere Beziehungen delegiert werden können und so. Also es wird vollkommen weggeblendet, dass natürlich sexuelle Bedürfnisse, die mit Liebe zu tun haben, irgendwie auf eine bestimmte Person bezogen sind und sich nicht einfach sozusagen transponieren lassen auf eine andere oder so. Ne, also diesen Anspruch, den diese Leute selber haben, dass da irgendwie der individuellen Menschen gerechter wird, ist so schon durch dieses ganze Programm von vornherein annulliert. Weil die Personen überhaupt gar nicht als Individuen in Betracht kommen, sondern sozusagen nur als verschiedene Optionen oder so. Ne? Also das ist vielleicht nur so als kleine Einstimmung für, man merkt vielleicht am Ende ein bisschen, warum ich meine, dass das beides zusammenhängt. Also diese Kontrasexualitätsdebatten spielen sich nicht unbedingt in Milieus ab, die jetzt diese Polyamorie-Debatten führen, obwohl sich das zum Teil überschneidet. Aber es man kann daran zeigen, dass es so eine Art Arbeitsteilung gibt, so in der theoretischen Rechtfertigung von der eigenen Lebensform oder Beziehungspraxis zwischen diesem Gefühlsmanagement und dann eben dem, was hier Körpertechnologie explizit genannt wird bei Beatrice Preciado und anderen. Und was mir zum ersten Mal begegnet ist, deswegen habe ich diesen zweiten Teil so bezeichnet, bei einer Phase 2 Diskussion auf den linken Buchtagen, die so angekündigt war, dass man dachte, da geht es eigentlich um Kritik an Bevölkerungspolitik, die dann aber darauf hinauslief, in Anschluss an Donna Haraway und Beatrice Preciado, eine ganz eigentümliche, also mit einem abstrusen Verständnis von Materialismus irgendwie auch verbundene Kritik an Reproduktionsideologien dazu liefern, die man verstehen kann, und das scheint mir das Neue bei diesen Beatrice Preciado und Donna Haraway Sachen zu sein, als wirklich den Versuch, das, was bei Butler auf einer Theorie, also auf einer theoretischen Ebene, ja immerhin, also das nicht Butler ist ja, das ist ja im Grunde Erkenntnistheorie, könnte man sagen, ne? Oder der Versuch von Erkenntniskritik, die äußert sich ja gar nicht so sehr viel über praktische Konsequenzen oder so, sondern das bewegt sich auf einer Ebene einer Theoriediskussion. Diese ganze Gender-Theorie, wie sie das in ihrem ersten Buch vor allem entwirft. Und hier wird eigentlich versucht, das sozusagen unmittelbar praktisch zu machen. Und das führt zu einer ganzen Reihe von Kurzschlüssen. Also auf dieser Diskussion, die auch etwas merkwürdig besetzt war, das sollte man vielleicht doch, deswegen habe ich das so genannt, nicht, normalerweise finde ich es nicht so wichtig, wer da was sagt, aber es ist merkwürdig in einer Diskussion, wo es ständig um Reproduktion und Gebären geht, dass da zwei Männer sitzen, die diese Theorie da präsentieren und am Rande noch eine Frau, die Merve Winter, die sich am besten mit diesen Dingen medizinisch auskannt und dann immer so zuarbeiten durfte, wenn es um konkrete Fragen ging. Und in dieser Arbeitsteilung wurde also eigentlich die, und das ist tatsächlich, also dieses naturalistische Missverständnis zieht sich auch durch dieses ganze Buch von der Beatrice Preciado, Kritik an Reproduktion geliefert, die überhaupt sich gar nicht mehr beschäftigt damit, dass unter dem Begriff der Reproduktion ja nicht nur die biologische Reproduktion, also das Gebären gehört, sondern die Arbeitsteilung und die damit zusammenhängt, Erziehung, Haushalt und so weiter. Und die entsprechende Geschlechterkonstellation, die damit zusammenhängt, sondern die tatsächlich davon ausgeht, dass sozusagen die Abschaffung des Gebets, also die, ne, da wurde richtig die Rede, da war die Rede davon, man müsse diesen Gebärmutterstress Schluss machen. Also dass sozusagen die Ideologie in diesem Organ sitzt. Und wenn man das Problem behoben hat und eben Reproduktion sozusagen als Technologie ausgelagert wird aus der Frau, dann stürzt man damit sozusagen diesen Biologismus, diese Ideologie der Reproduktion. Nicht, also das ist wirklich ein absurdes Verständnis von Materialismus, anzunehmen, dass sozusagen die Ideologie in dem Organ sitzt. Und genau das Gleiche, das werden wir noch sehen, findet auch noch abstrusere Weise bei der Beatrice Preciado statt, also in dem Missverständnis des ganzen, dieser ganzen Metaphorik des Phallus und so, wo also auch sozusagen davon ausgegangen wird, völlig kontrafaktisch, also das schreibt ja nicht mal Lacan oder Freud, das findet man nirgends in psychoanalytischen Texten, dass sozusagen die Ideologie sozusagen an diesem Organ hängt. Ne? Also das, es ist eigentlich ein kruder Biologismus irgendwie, der dann gewendet wird in so eine leninistische Planfantasie, so richtig klar wurde bei dieser Veranstaltung dann auch auf einige Nachfragen hin nicht, wie sie sich das vorstellen, also wie diese Kinder dann, also man geht ja davon aus, dass es noch Kinder geben muss. Wir können ja auch eher so schopenhauerianisch sagen, wir pflanzen uns überhaupt nicht mehr fort, wir brauchen das nicht. Sondern irgendwie muss die Reproduktion gesichert werden. Das wird dann über eine Technologie gesichert und ganz ausgelagert sozusagen aus dem Körper der Frau. Und ich finde das auch deswegen ausgesprochen pathogen und irre, weil man sich mal überlegen müsste, ob das nicht selbst eigentlich wirklich, das kann man diesen Leuten natürlich überhaupt nicht klar machen, eine männliche Wahnfantasie ist, nicht? Also das ist, man könnte den Versuch machen, diese Überlegung, also der eigentlich einer Herstellung von Reproduktion ohne Umweg über die Frau, ja so in die Tradition so der Pygmalion-Fantasien und so zu stellen. Das hat eine sehr alte Tradition. Also es gibt immer so Vorstellungen seit der Antike darüber, wie sich sozusagen der Mann reproduzieren kann ohne Umweg über die Frau. Ne, diese verschiedensten Genie- und Inspirationstheorien, die so in der Poetik entwickelt worden sind, sind auch eine Variante davon. Und das scheint mir eigentlich so was Ähnliches zu sein. Also ich finde, man sollte mal die Frage stellen, ob nicht dieses Konzept, was da wirklich den Frauen verkauft wird als emanzipatorisch, nicht im Grunde genommen sozusagen eigentlich ein Versuch ist, natürlich nicht ein bewusstloser Versuch ist. Deswegen ist dann auch von Stress die Rede. Ne? Diesen Gebärstress hat er irgendwie, empfindet vielleicht eher der Mann, ich weiß es nicht. Also sich sozusagen dieses Problems zu entledigen, nicht, dass die Reproduktion eben nicht allein in dieser Hand ist, dass man das nicht alleine kontrollieren kann, sondern dass das eben über diesen Umweg stattfindet. Das darauf aber überhaupt zu rekurrieren und zu sagen, darüber müsste man diskutieren, das wird dann als Biologismus einem vorgeworfen, als Ideologie, und stattdessen wird eigentlich so eine technizistische Größenfantasie als Ausweg daraus verkauft. Und das hat tatsächlich auch mit Judith Butler oder so mit diesen traditionellen, muss man ja fast schon wieder sagen, Gender-Theorien gar nichts mehr zu tun im Grunde. Also sind jedenfalls nicht mehr unmittelbar. Denn da geht es um Kritik von Symbolisierung, von Verhaltensweisen, von Internalisierung und so weiter. Ne? Also das bewegt sich auf der Ebene von einer theoretischen Kritik. Und es wird nirgends behauptet, dass man das sozusagen unmittelbar praktisch machen muss. Genau das passiert aber mit diesem Ansatz der Kontrasexualität bei Beatrice Preciado. Ich lese mal aus der Einleitung was vor darüber, wie sie Kontrasexualität definiert. Ganz wichtig dabei, das sollte man auch mal freudianisch interpretieren, ist der Dildo und der Anus. Dazu komme ich später noch. Kontrasexualität behauptet, am Anfang war der Dildo. Der Dildo war vor dem Penis. Er ist der Ursprung des Penis. Kontrasexualität bezieht sich auf den Begriff des Supplement, wie er von Jacques Derrida formuliert wurde. Sie identifiziert den Dildo als Supplement, der produziert, was er vervollständigt. Kontrasexualität behauptet, dass Begehren, sexuelle Erregung und Orgasmus nur nachträgliche Produkte einer bestimmten sexuellen Technologie sind. Diese Technologie erkennt in den Fortpflanzungsorganen nur sexuelle Organe und das auf Kosten einer Sexualisierung der körperlichen Totalität. Es wird Zeit, damit aufzuhören, Sex so zu untersuchen und zu beschreiben, als sei er Teil der Naturgeschichte menschlicher Gesellschaften. Das ist ein ganz wichtiger Satz, ne? Also auf diesen Begriff der Naturgeschichte versuche ich nachher nochmal zurückzukommen. Die Geschichte der Menschheit verdient es, in Geschichte der Technologien umgetauft zu werden. Auch ganz wichtig, ne? Also es wird der Begriff der Naturgeschichte pauschal verabschiedet und der Begriff der Menschheit auch. Umgetauft zu werden in Geschichte der Technologien, in der Sex und Geschlecht Apparate darstellen, die in ein komplexes technologisches System eingeschlossen sind. Diese Geschichte der Technologien zeigt, dass die menschliche Natur nur ein Effekt der permanenten Verhandlung der Grenzen zwischen Mensch und Tier, Körper und Maschine ist. Das bezieht sich vor allem auf Donna Haraway, für die diese Verwischung oder Trennung der Grenze, also diese Grenze zwischen Mensch und Tier, so eine wichtige Rolle spielt. Kontrasexualität, ich überspringe jetzt was, untersucht die technologischen Transformationen der sexualisierten und vergeschlechtlichten Körper. Es wird auch der Begriff des Geschlechts, ne, das wird alles übersetzt. Ne, das ist sozusagen nur ein Effekt, ein Prozess irgendwie, der das herstellt. Es gibt keine Entitäten mehr, auf die man sich irgendwie rekurrieren kann. Die Hypothese einer sozialen oder psychologischen Konstruktion der Geschlechter wird nicht zurückgenommen, aber als Mechanismen, Strategien und Gebrauchsweisen in einem größeren technologischen Zusammenhang verortet. Kontrasexualität muss sich mit Monique Wittigs Analysen der Heterosexualität als politischem Regime verbinden, mit Foucaults Analysen des Dispositivs, Judith Butlers Analysen der performativen Identität und Donna Haraways Cyborg-Politik. Gut. Also ich sag mal was vor allem zu diesen beiden Punkten, Naturgeschichte und die Geschichte der Menschheit. Der Begriff der Naturgeschichte spielt ja auch in der frühen kritischen Theorie vor allem eine sehr wichtige Rolle, um gerade eben sozusagen das Ineinander von Natur und Geschichte, also die Dialektik von Natur und Geschichte irgendwie zu versuchen auf den Begriff zu bringen. Also in dem Sinne, dass sozusagen alles, was uns als Natur erscheint, immer schon eine geschichtlich geformt ist. Und umgekehrt die Geschichte selber, das ist die Pointe bei der kritischen Theorie, die dann häufig oft auch so übersehen wird, sozusagen aber auch noch dem Naturzwang unterliegt. Das ist ja die doppelte These, die in diesem Begriff der Naturgeschichte steckt. Und indem das hier einfach verabschiedet wird und an die Stelle dann Begriffe wie Technologie oder Konstruktion treten, verabschiedet man sich aber natürlich auch von dem Begriff der Geschichte selbst. Also sowas wie eine Historizität von Körperlichkeit, Körpergeschichte, ne, kann man eigentlich mit diesem Ansatz überhaupt nicht denken. Weil nämlich das Wort, was nun auch schon bei Butler eigentlich und im ganzen Poststrukturalismus für Geschichte eingesetzt wird, Konstruktion, eben nicht das Gleiche ist. Ne? Also ich finde, das vielleicht als kleiner Exkurs, man sollte sich mal überhaupt genauer Gedanken darüber machen, wie dieser Konstruktionsbegriff entsteht und was damit verdeckt wird. Denn der Begriff der Konstruktion spielt ja auch in der kritischen Theorie wiederum schon eine gewisse Rolle. Nicht? Bei Benjamin ist zum Beispiel immer von der Konstruktion der Geschichte oder von Konstruktion als ein Erkenntnisprinzip eine Rede, in Verbindung mit Begriffen wie Konstellation oder so. Das heißt aber nicht, dass irgendwie alles irgendwie gemacht und konstruiert ist, sondern dass sozusagen in Konstellation von Begriffen oder in Konstellation von verschiedenen heterogenen Erfahrungen Erkenntnis entspringen kann. Ne? Also da ist das Moment des Fragmentarischen, der Lücke und so auch wichtig. Ne? Das steckt ja in dem Begriff der Konstellation auch. Also gerade sozusagen des nicht ganz Beherrschbaren, dessen, was über das bloß Konstruierte hinausgeht. Ne? Der Begriff der Konstruktion in der kritischen Theorie zielt sozusagen auf das nicht mehr nur Konstruierbare, darauf, dass sozusagen in der Konstruktion der Begriffe etwas entspringt, was sich dem entzieht, was darüber hinausgeht. Das ist überhaupt das Wichtige. Während der Begriff der Konstruktion, wie er im Poststrukturalismus benutzt wird, eben einfach nur bedeutet, dass alles erzeugt wird. Ne? Also, und das ist eigentlich so, wirklich ein Deckbegriff für Geschichte. Also, damit wird überhaupt die Notwendigkeit verabschiedet, sich mit Geschichtlichkeit von Phänomenen auseinanderzusetzen. Und damit hat auch zu tun, und das betrifft den zweiten Punkt, dass eben immer nur noch von Körper gesprochen wird und nicht mehr von Leib. Wenn man darauf hinweist, wird dann immer gleich gesagt, ja, das ist ja auch christlich, ne, also der Leib und so, und das, also wird man irgendwie christlicher oder pseudotheologischer Denkfiguren verdächtigt. Das ist aber nicht richtig, ne, denn der Begriff des Leibs ist ja nicht einfach nur ein theologischer, sondern enthält sozusagen dieses Moment der Unverfügbarkeit, was im Begriff des Körpers verschwindet. Der Körper ist nicht der Leib ist sterblich, der Körper nicht, der Leib kann altern, der Körper ist nicht, der Körper ist sozusagen die objektivierte Form, die neutralisierte Form des Leibes, die sozusagen sowas wie eine Triebstruktur, also den Sexus eigentlich gar nicht mehr kennt, also eigentlich Leib ohne Sexus. Und auch sowas wie Geschlechtlichkeit im Sinne von Entwicklungsfähigkeit des Körpers oder so wird da eskamotiert. Solche Dinge kommen bei Judith Butler auch überhaupt nicht mehr vor, ne? Also dass man älter wird oder so. Nicht der Begriff des Körpers ist sozusagen schon der neutralisierte Leib. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass unterschiedliche Begriffe benutzt werden und dass hier immer gesagt wird, man muss sich von diesem Begriff verabschieden und an die Stelle tritt dann denn die Geschichte der Technologien tritt an die Stelle der Geschichte der Menschheit. Also damit wird der universale Begriff der Menschheit, ohne den man auch sowas wie Revolution oder so ja überhaupt gar nicht denken kann, so einem Nebensatz verabschiedet und übersetzt noch nicht mal, wie das so der ältere Poststrukturalismus mit Vorliebe macht, in eine Geschichte von Kulturen oder Minoritäten oder Singularitäten oder so, sondern von Technologien. Nicht, wenn man von Kulturen spricht oder Minoritäten, kann man immerhin noch in gewisser Weise, wenn auch meistens kontrafaktisch, davon ausgehen, dass es da irgendwie um Individuen geht oder so. Ne? Aber wenn von Technologien die Rede ist, wird eigentlich sowas wie Individualität von vornherein selber als ein Produkt einer Technologie betrachtet. Und überhaupt ist dieser ganze Text, entwirft wirklich so einen Fetisch der Technologie, und suggeriert dadurch ständig, dass sozusagen permanent wir Produkte von Prozessen sind, die wir nicht beherrschen, die wir auch gar nicht beherrschen sollen, aber deren Subjekt und deren Urheber auch nicht deutlich ist. Ne? Interessant ist nun aber, dass bei der Beatrice Preciado dieses Plädoyer für Kontrasexualität verbunden wird mit, also geradezu würde ich sagen, so einem juristischen Fetisch. Also man könnte das ja mal als eine dadaistische Parodie verstehen, aber es ist ernst gemeint. Also es gibt hier den kontrasexuellen Vertrag. Das ist ein Entwurf, den sie so vorschlägt. Beispiel, der kontrasexuelle Vertrag, den lese ich jetzt mal vor, den kann man unterschreiben. Ich, die hier Unterzeichnende, XY, verzichte aus eigenem Willen auf meine natürliche Position als Mann oder als Frau, auf jedes soziale, ökonomische, erbrechtliche Privileg, und auf jede soziale, ökonomische, reproduktive Verpflichtung, also wie man auch eine Verpflichtung verzichten kann, ist auch nicht so ganz klar, die sich im Rahmen des naturalisierten, heterozentristischen Systems aus meiner sexuellen Position ableitet. Ich erkenne mich selbst und alle anderen als Körper an und akzeptiere freiwillig, keine naturalisierenden sexuellen Beziehungen zu unterhalten und keine sexuellen Beziehungen außerhalb der temporären und einvernehmlichen kontrasexuellen Vertrags. Ich verstehe mich selbst als Dildo-Produzent, als übersetzt, das ist das Prinzip, also der Dildo, darauf komme ich noch, der Dildo ersetzt den Phallus, als Übersetzer und Distributeur von Dildos auf meinen eigenen Körper und auf jeden anderen Körper, der diesen Vertrag unterzeichnet. Ich verzichte im Voraus auf alle Privilegien, das kommt immer von, ne? Ich verzichte auf alle Privilegien, auf alle Verpflichtungen, die sich aus ungleichen Machtpositionen ergeben könnten, die durch Wiederbenutzung und Neueinschreibung des Dildos entstehen. Ich verstehe mich als Loch und als Arbeiter des Arschlochs. Ich verzichte auf alle Verwandtschaftsbeziehungen, Heirat oder Elternschaft, die mir durch die heterozentristische Gesellschaft zugeschrieben werden, ebenso wie auf alle sich daraus ergebenden Privilegien und Verpflichtungen. Also eigentlich, ich kenne sonst gar keinen Vertrag, der nur daran besteht, dass man auf alles verzichtet. Ich verzichte auf alle Eigentumsrechte an meinen spermatischen Flüssen oder an der Produktion meines Uterus. Ich verpflichte mich, meine Fortpflanzungszellen ausschließlich im Rahmen eines freien und einvernehmlichen Vertrags zu benutzen und verzichte auf alle Eigentumsrechte an dem Körper, das durch diese Fortpflanzungsakte entstanden ist. Der hier vorliegende Vertrag wird für eine Dauer von blabla Monaten erneuerbar geschlossen. Mit wem man den schließt, weiß man auch nicht so genau. Und im Anhang kommen dann Grundsätze der kontrasexuellen Gesellschaft, Artikel 1, 2 und so weiter. Da lese ich auch mal den ersten so vorne. Artikel 1, die kontrasexuelle Gesellschaft verordnet die Abschaffung der Bezeichnungen maskulin und feminin, die den biologischen Kategorien Mann, Frau, Männchen, Weibchen in den Pässen und den Verwaltungsvorgängen im Allgemeinen entsprechen. Die Codes der Maskulinität und der Femininität werden im Rahmen der einvernehmlich geschlossenen Zeitverträge zu offenen Registern, die den Körpern zur Verfügung stehen. Und so weiter. Also das ist, das erstreckt sich über Seiten, so diese Juristifizierung, dieses Verständnis, also was eigentlich auch das, was man möglicherweise noch irgendwie als Impuls darin erkennen kann, was damit gemeint sein könnte, dem vollkommen widerspricht, nicht? Weil das ja eine Durchregelung ist. Ne? Das ist ja eigentlich eine Implementierung von Herrschaft, ne? Wo es nur darum geht, dass man frei, dass irgendwie die Vertragspartner freiwillig auf alles verzichten und sich selber und diese Formulierung, sich als Körper anzuerkennen, ist ja die Abschaffung des juristischen Begriffs der Person. Ne? Also man müsste sich diesen Text mal daraufhin genauer angucken, wie hier mit juristischen Kategorien, wie die verschoben werden. Ne? Also man erkennt sich nicht mehr als Person an, obwohl man sich ja juristisch eigentlich sowieso nur als Person anerkennen kann, das ist ja ein juristischer Begriff, sondern als Körper. Der Körper ist aber die Unperson. Der Körper ist ja noch gar keine Person. Ne? Und dann ist von Verzicht auf Eigentumsrecht am Uterus und so weiter die Rede, womit eigentlich sozusagen das Selbstbild suggeriert und noch überaffirmiert wird, in der sozusagen die eigenen Organe von vornherein Eigentum der eigenen Person sind, dass man loswerden muss irgendwie. Ne? Und nicht irgendwie mehr oder was darüber hinaus oder was anderes. Dazu passt auch diese Gleichsetzung in diesem Artikel 1 von Mann, Frau, Männchen, Weibchen, die ja eigentlich eine Beleidigung ist. Denn man sollte ja sagen, der Begriff Mann, Frau ist ja irgendwie etwas, was auf etwas zielt, was über Männchen und Weibchen hinausgeht. Ne, das ist ja sozusagen das, was uns von den Tieren unterscheidet. Also hier wird, und das wird als ein Vertrag, das wird als ein Gesetzestext dann mit verschiedenen Artikeln formuliert, für die kontrasexuelle Gesellschaft. Also es wird sozusagen eine Gegengesellschaft, eine vollkommen durchregulierte Gegengesellschaft entworfen zu der bürgerlichen Gesellschaft, die als Vertrag, eigentlich als ein Rechtsvertrag formuliert wird und als ein Grundgesetz mit Artikeln, in dem aber gleichzeitig alle Kategorien, die überhaupt Verträge und Gesetzesartikel ausmachen, eigentlich suspendiert werden sollen. Also das ist schon sehr eigenartig. Jetzt noch zu diesen Punkten mit dem Phallus und dem Dildo. Kann man so verstehen, dass sozusagen sexuelle Kontakte nur noch über den Dildo ablaufen sollen. Also es geht um Verzicht auf Genitalität. Ne? Darum, dass sozusagen, indem man den Dildo als symbolischen Phallus benutzt, man den realen Phallus liquidiert. Ne? Also das ist die Vorstellung. Ne? Das ist diese Vorstellung vom Supplement auch sozusagen. Das Supplement ersetzt das, was es dann, also tritt sozusagen als ein Simulationsmodell oder eine Ersetzung an die Stelle dessen, was als vermeintlich natürliches Substrat ideologisiert wird und was damit dann liquidiert werden soll. Und das ist deshalb so absurd, weil dieser Begriff des Phallus als Symbol von oder als Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen ja aus der Psychoanalyse stammt. Und die ganzen Kategorien hier, das habe ich ja versucht schon anzudeuten, anhand dass der Begriff des dass der Begriff des Leibs durch Körper ersetzt wird und so weiter, aber ja sozusagen vorpsychoanalytisch sind, also oder nach, oder ich weiß, also jedenfalls, man kann das hier alles, also die Psychoanalyse als Denkform erkennt dieser Text überhaupt nicht. Ne? Also das ist auch noch eine gewisse Verschiebung zu Butler, bei der man immerhin so, das ist natürlich auch, da gibt es keine psychoanalytische Denkweise mehr bei Butler, aber es gibt immerhin eine falsche, wie ich finde, aber eine Kritik an der Psychoanalyse. Ne? Also die Psychoanalyse kommt da als Text noch vor. Hier ist sozusagen die Psychoanalyse schon ausgesetzt. Also man kann diesen Text vielleicht mit psychoanalytischen Kategorien von außen interpretieren, um zu verstehen, was das soll oder was für eine Irrenlogik dahinter steckt. Aber die psychoanalytische Denkweise ist sozusagen überhaupt nicht dahin durchgegangen. Also hier wird über Personen, Menschen gesprochen, die sozusagen, das scheint mir Ausdruck davon zu sein, ne? Deren Subjektstruktur sozusagen mit psychoanalytischen Kategorien nicht mehr greift. Das sind sozusagen psychoanalytisch keine Subjekte, ne, wovon hier die Rede ist. Und diese, was in dem Vertrag genannt wird, ich verstehe mich als Loch und Arbeiter des Arschlochs und dieser Hypostase des Anus, ne, also das, es geht hier auch immer um Dildo- und Analverkehr und so, und dass sozusagen die Genitalität durch die Analität ersetzt werden muss, das wäre auch mal psychoanalytisch interessant, weil nämlich das alle gleich macht. Ne? Die Genitalität ist der Unterschied, die Genitalität symbolisiert den Unterschied, und weil man abstrakt behauptet, dass sozusagen dieser Unterschied schon die gesamte Herrschaftsverhältnisse zwischen den Geschlechtern vorstrukturiert, muss der abgeschafft werden. Und den schafft man ab, indem man an dessen Stelle die Gleichheit des Anus tritt, die Analität, da sind wir alle gleich. Nicht? Und das ist ja also auch eine unglaublich deprimierende Vorstellung. Ne? Also das müsste man, glaube ich, wirklich mal freudianisch interpretieren, was das heißen soll. Ne? Bei Freud spielt das ja in Verbindung mit Geld und so immer eine wichtige Rolle. Und es gibt auch den Analcharakter und so. Nicht, also das hier sozusagen der Ort, wo wir uns alle ähnlich sind und der deswegen eigentlich sozusagen das ist das Vorindividuellste, hypostasiert wird als das, worauf wir uns alle irgendwie einigen können. Also das ist sozusagen das, worauf man sich überhaupt noch einigt, ist sozusagen das, worin man überhaupt noch gar nicht ganz Mensch ist. Deswegen wird der Begriff der Menschheit, der Individualität eigentlich abgeschafft. Und das Ganze wird dann eben gefasst in dem Begriff der Technologie des Sexes. Also hier, sie hat auch hier so, das kann ich jetzt, es gibt ja auch so Zeichnungen über verschiedene Stellungen. Was sind denn die jetzt? Mit so kleinen Männchen. Also da gibt es so verschiedene Vorschläge, die sie macht. Über, also verschiedene Dildos. Ne? Das sind so hier so geschlechterspezifisch nicht klar definierte Menschen, die in irgendwie auf unterschiedliche Weise mit dem Dildo in Kontakt treten können. Ne? Und da kann man das auch sehen, das sind sogar vollkommen entindividualisierte Gestalten und auch entgeschichtlichte Gestalten. Es ist in diesem Text nicht ein einziges Mal die Rede von konkreten gesellschaftlichen Beziehungen, sondern das wird sozusagen auf ein anatomisches Prinzip reduziert, irgendwie was dann als Technologie bezeichnet wird und nichts mehr mit Geschlechtlichkeit zu tun haben soll. Und damit wird eben, indem man den Begriff des Geschlechts so abstrakt verhostiert, wird auch gar nicht mehr gesehen, dass der Begriff der Geschlechtlichkeit ja sozusagen selbst ein geschichtlicher und so gesellschaftlicher ist. Ne? Also man spricht ja von Geschlechtscharakter eben nicht einfach nur im Sinne von Geschlechterstereotypen, Frauen sind so oder so, sondern davon, dass es einen geschichtlich erworbenen, sicher problematischen und zu überwindenden Geschlechtscharakter gibt, dass sozusagen der Begriff des Geschlechts, und da muss man eben wieder auf den Begriff der Geschichte rekurrieren, selber historisch geworden ist. Das kommt hier alles überhaupt nicht mehr vor. Das ist wirklich eine geschichtslose Welt und nicht umsonst ist sie gleichzeitig sozusagen naturlos, ne? Das betrifft eben genau den Begriff der Naturgeschichte, indem man den Begriff der Natur eskamotiert und sich damit nicht mehr auseinandersetzt, eskamotiert man auch die Geschichte. Abschließend jetzt vielleicht noch was, das ist, ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ich möchte wenigstens die Perspektive andeuten, die ich interessant fände dabei, wenn man diesen Begriff der Körpertechnologie mal ernst nimmt. Also gerade bei Donna Haraway noch stärker als in diesem Precariat-Buch kann man sehen, dass da Begriffe wieder auftauchen, die in einem ganz anderen Zusammenhang, den diese Leute sicher auch überhaupt nicht kennen oder der denen nicht präsent ist, schon kritisch vorkommen, nämlich bei Günter Anders in dem Buch Die Antiquiertheit des Menschen. Und Günter Anders ist ja selber nun ein abtrünniger Heidegger-Schüler und das zeigt sich in seiner Begrifflichkeit aber bis zum Schluss. Ne? Deswegen ist das interessant, weil hier, also man könnte sich überlegen, ob nicht ein bestimmter Technikbegriff von Heidegger, der von Günter Anders kritisiert wird, eben mit so Begriffen wie mit der Prothetisierung, er spricht von Prothetisierung, er spricht schon direkt von Posthumanismus und von Technologie im Zusammenhang mit Körper, dass da sozusagen, dass sich implizit gegen einen heideggerianischen Technikbegriff richtet, der hier sozusagen auf eine andere Art wieder rehabilitiert wird. Und ich fände es interessant, mal diesen Anders-Text, der ganz anders ausgerichtet ist und natürlich irgendwie einen anderen Zielpunkt auch hat, irgendwie also mal so gegenzulesen, gegen diese Bildlichkeit dieser ganzen Körpertechnologie-Texte. Weil die Begrifflichkeit zum Teil wirklich identisch ist und weil das, was Anders da mit Antiquiertheit des Menschen meint, und also was für ihn eigentlich sozusagen die wovor er ja warnt, ne, also was er auch bezieht auf die Erfahrung des Faschismus, des Nationalsozialismus und dann eben auch von Hiroshima und so, ne, also er situiert das historisch in einem ganz anderen Zusammenhang, der in diesen Texten überhaupt nicht vorkommt. Die haben ja alle überhaupt kein historisches Bewusstsein, diese Texte, dass das hier vorkommt als affirmiert wird. Ne? Dass der Mensch antiquiert ist, wird ja hier affirmiert. Also man darf von Menschheit gar nicht sprechen, man darf von Menschen nicht sprechen. Die Menschen sind Produkte von Technologien. Also das ist tatsächlich, ich finde, das müsste man komplementär lesen. Und in dem Begriff der Antiquiertheit, den Anders da aufmacht, steckt ja ein Moment von Trauer. Ne? Das ist das, was er Antiquiertheit des Menschen nennt, ist ja die traurige Erfahrung, dass das, was wir selber können, sozusagen längst überholt ist von dem, was uns mit uns gemacht wird. Also ich finde auch diese Technikkritik dann bei Anders wieder zum Teil nicht immer richtig, aber dass sozusagen wir immer in Relation zu der Gesellschaft, die wir bewusstlos errichtet haben, sozusagen Alteisen sind, ne? Antiquiert. Und dieses Moment der Trauer wird hier auch ausgetrieben. Und das scheint mir übrigens auch eine Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Praktiken, die ich versucht habe zu skizzieren, zu sein. Also Polyamorie und diese ganze Kontrasexualitätsdiskussion, dass sowas wie Trauer, Bewusstsein um das, was historisch verloren ist und möglicherweise gar nicht wieder wiederholbar ist, dass das hier überhaupt nicht mehr vorkommt. Ne? Und das wird exorziert auf der einen Seite durch so eine Gefühlstechnologie, die eigentlich Verlusterfahrung, Negativitätserfahrung im Privaten überhaupt gar nicht mehr zulässt. Ne? Das soll da ja alles wegdiskutiert und wegrationalisiert werden. Oder auf der anderen Seite durch einen Begriff von Körperlichkeit, der eben das Moment der Geschichtlichkeit des Körpers selbst, und das ist ja die Sterblichkeit des Körpers, vor allem auch, vollkommen austreibt. Das, daraufhin sollte man diese Texte auch mal genauer lesen. Das ist eigentlich eine Liquidierung, eine Abschaffung des Begriffs des Todes. Ne? Also nicht in dem Sinne, wie man sagt, irgendwie es geht dem Kommunismus um die Abschaffung des Todes. Das wäre mal die Frage, was damit dann gemeint ist. Sondern in dem Sinne, dass das Bewusstsein um Sterblichkeit, um Endlichkeit, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt. Überhaupt nicht mehr vorkommen. Deswegen wird auch auf Figuren wie den Cyborg und so rekurriert bei Donna Haraway, nicht? Also die hat ja, inzwischen beschäftigt sich eher so mit Tieren, aber früher waren das ja dann Cyborgs, Menschmaschinen und so. Also Figurationen, die als populäre Ikonen in Filmen und so sehr interessant sein können, die aber auch da ja eben genau diese Bedeutung haben, dass dieser Moment der Sterblichkeit abgeschafft wird. Oder in den Filmen wird dann damit auch gearbeitet, nicht, dass es darum geht, dass solche Figuren dann irgendwie auch Mensch wieder werden, indem sie sich dessen bewusst werden, was sie eigentlich gar nicht erfahren können und so. Ne? Aber indem diese Figur jetzt hier als Selbstbild affirmiert wird, des Cyborgs, der Mensch-Maschine, wird diese ganze Dimension der Vergänglichkeit des Lebens auch einfach, der Verlierbarkeit ausgeblendet. Und das finde ich wirklich das Schlimmste an diesen ganzen, daran, weil man ja bestimmt nicht Vergänglichkeit irgendwie fetischisieren muss, aber weil ohne das Bewusstsein um sowas wie Vergänglichkeit ja eigentlich auch ein Begriff von Glück überhaupt nicht möglich ist. Ne? Weil wenn etwas Glück, ne, im Glück, im Moment des Glücks steckt ja auch schon das Moment des Zufalls mit drin. Das ist eben sozusagen die Einheit von Gelingen und von Zufall, von etwas, was einem zufällt und was man auch wieder verlieren kann. Das wird hier völlig ausgetrieben und das finde ich ist sozusagen wirklich der reaktionäre Gehalt dieser Texte steckt vor allem eben darin, dass sie dieses Moment des Sterbens, was bei Anders ganz wichtig ist, ne? Wir sind tötbar, das ist ja seine Definition für Menschsein, ne? Das sagt er, müssen wir heute wissen, das bedeutet, Menschsein bedeutet tötbar sein. Das kommt hier überhaupt nicht mehr vor, sondern im Grunde genommen werden Menschen von vornherein als tot konzeptualisiert. Indem man eben sowas wie einen Körperbegriff, der eigentlich als ein Ensemble von Technologien begriffen wird, gegen den Begriff des Leibes stark macht und so weiter. Ja, und mir scheint das vielleicht nochmal abschließend, also wirklich eine neue, damit müsste man sich wirklich mal genauer beschäftigen, nochmal ein neuer Dreh in dieser postmodernen Theoriebildung zu sein, dass man sozusagen diese Dinge, die es bei Butler und Deleuze und so auf einer ja sehr abstrakten, wabernden, theoretischen Ebene nur irgendwie gibt, unmittelbar umsetzt. Ne? Diese Begriffe der Maschine auch und so, die bei Deleuze alles, das bedeutet ja alles Mögliche, ne? Er benutzt ja keine Begriffe, das sagt er selbst, aber das ist sozusagen erstmal eine Metaphorik für irgendwas. Das wird umgesetzt, also diese Leute sagen sozusagen, man muss sich selber so verstehen. Das ist das eigene Lebensprogramm. Und das ist nochmal wirklich was Neues und was, finde ich, Rigideres und Zwanghafteres gegenüber diesen älteren Ansätzen. Und das fände ich was Interessantes, worüber man mal mehr nachdenken sollte.